W. Ist Ihr Lehrbuch hier? Liegen dort Hefte? Ist diese Übung leicht? Schreiben Sie heute eine Kontrollarbeit? Studiert Walter täglich? Ist Vadim Dolmetscher? Ist dieses Gebäude eine Schule? Fährt Regina nach Hause? Beginnt die Stunde um 8 Uhr morgens? Schreiben Sie Fragen?